وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Und wir werden weiter die Hadithe von Riyad al-Salihin erklären, bi'izni ta'ala. Und wir waren bei Kapitel 26, Verbot von Ungerechtigkeit. Wir haben schon zwei Hadithe genommen und die Ayat, die damit verbunden sind. Und wir machen weiter. Bizni ta'ala. Khair inshaAllah. Nicht vergessen, barakallahu fikum, der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين. متفق عليه. يا أخوة، هذا الحديث فيه النهي عن الظلم، لأن الذي يظلم فسواء كان في كل أنواع المظالم، ولكن هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض، مثل بالأرض. أولا، الذي يظلم ويأخذ حق أخيه من أرضه، يعني من أرض أخيه، فهذا ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي علامات الأرض، أي حدود الأرض. وأما هذا الحديث ففيه من ظلم من الأرض قيد شبر، يعني من أخذ من حق أخيه ولو شبرا واحدا، طوقه يوم القيامة سبع أراضين، لأن الأرض سبع. فما معنى هنا يطوق يوم القيامة من سبع أراضين؟ قال بعض أهل العلم: يؤمر أن يحفر، وأن يحمل إلى أرض المحشر هذا الذي حفره من سبع أراضين، يحمله يوم القيامة، ويبقى ذلك في عنقه، أو يطوقه فعلا، يطوقه في عنقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا وعيد شديد، لذلك الذي يظلم ويأخذ حق غيره. فلو كان قيد شبر حتى لو كان أقل، فكيف لو كان أكثر؟ فنسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. عائشة رضي الله عليها überlieferte, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte: wer von seinem Bruder, von seinem Land zu Unrecht etwas nimmt, wenn das auch Handbreite ist, wird dafür bestraft, indem er von sieben Erden um seinen Hals gelegt bekommt von 7 Erden. Das heißt, nimmt man normalerweise, das geht hier darum, um Ungerechtigkeit. Wer Ungerechtigkeit bekommt, macht oder tut, wird natürlich dafür bestraft. Und der Prophet Muhammad Sallam hat uns hier ein Beispiel genommen oder gegeben, Entschuldigung. Und dieses Beispiel ist, wenn eine Person von dem Land oder von dem Stück Land oder vom Garten oder von dem Recht ländermäßig von seinem Bruder was wegnimmt, zu Unrecht. Auch wenn das so ein kleines Stück ist wie Handbreite, dann wird diese Person dafür am letzten Tag bestraft, indem diese Person 7 Erden um seinen Hals bekommt am letzten Tag. Was bedeutet das? Da muss das erklären. Aber erstmal eine Sache, die wichtig ist. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah verdammt denjenigen, der die Grenze von dem Land ändert. Zum Beispiel, du hast ein Stück Land, du hast ein Gartenstück. Und jemand, was macht er? Der ändert, dass damit er mehr von dir nimmt, von deinem Land. Dann hat er Unrecht getan und diese Person wird verdammt. Wenn das auch ein kleines Stück ist. Deshalb, man muss den Leuten ihre Rechte geben. Dazu noch eine Strafe. Der wird von 7 Erden um seinen Hals bekommen. Das wird so Ringe, wie Ring. Und das ist der Beweis auch, dass die Erden auch 7 sind. Und einige Gelehrten erklären das und sagen, diese Person wird am letzten Tag befohlen, dass er 7 Erden schaufelt und trägt auf seinen Hals und bringt das zu dem Versammlungsplatz am letzten Tag. Und das wird zu ihm Verhängnis werden. Und er wird vor allen Leuten bloßgestellt. Warum? Weil diese Person ungerecht getan hat und er hat das Land von einer anderen Person zu Unrecht genommen. So, man sollte sich überlegen, wie schlimm das ist, wenn man die Rechte von den anderen wegnimmt, auch wenn das ein Handbreite ist. Das heißt nicht nur Handbreite, wenn das auch weniger ist oder wenn mehr ist. Aber wenn man, es gibt natürlich hier, vielleicht ist das ein bisschen jetzt nicht so, aber bei den Nachbarn passiert immer sowas. Dass ein Nachbar zum Beispiel seinen Zaun 1 Meter oder 5-6 Zentimeter bei der Seite schiebt, damit er diese 5-6 Zentimeter gewinnt von dem anderen Nachbarn. Und das ist eine große Ungerechtigkeit. Das ist natürlich, das ist, als man klaut. Aber da klaut man kein Geld, da klaut man Boden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Mein Abi Musa al-Ash'ari, radhiyallahu alayhi, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بارك الله فيكم. هنا إن الله ليملي للظالم أي يمهل له حتى يتمادى في ظلمه فلا يعجل له بالعقوبة. وهذا ابتلاء بل هذا استدراج. فالإنسان إذا كان يظلم ويعصي الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه وتعالى لا يفرح ويظن أن الله يحبه لا، وإنما هذا استدراج من الله له حتى يتمادى في المعصية. أولا فيه الله سبحانه وتعالى يمهله لعله يرجع، لعله يتوب، ولكن إذا مات فهذا في استدراج له حتى أن الله إذا أخذه لم يفلت، أي أن العقوبة تكون له كبيرة بحيث أنه ما يفلت من هذه العقوبة. ولذلك الإنسان ينتبه، ليس أنه يظلم نفسه ويظلم غيره فيعطى فيظن أن هذا يعني فضل له أو لأنه يعني إنسان طيب وجيد وإلى غير ذلك. لا يا أخوة، إنما الأمر يختلف تماما في هذا الباب. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى، إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا عاقب لم يفلت الإنسان من هذه العقوبة، وعلى الإنسان أن يبتعد عن الظلم صغيرا كان أو كبيرا، وأن لا يظلم نفسه. وانتبه بارك الله فيكم، نحن نعلم ونعرف قصة فرعون الله سبحانه وتعالى أملى له، وقصة هامان وقصة قارون وإلى غير هؤلاء كثير الله سبحانه وتعالى أملى لهم، أملى لهم أي محله. لذلك إن الله يمهل ولا يهمل يقال. فليش؟ لأنه أي أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم، يعطيه وقت لعله يرجع، فإذا ما رجع يكون هذا وبالا عليه فتناله العقوبة، فنسأل الله العافية. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه بليثته دست البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته الله جبت دم تغانن عين فرست aber wenn er ihn bestraft lässt er ihn nicht entkommen. Dann las der Prophet Muhammad sallam und wie dein Herr mit den früheren Städten verfahren ist, ergreift er auch andere, wenn sie Unrecht tun. Wahrlich, seine Bestrafung ist schmerzlich streng. Surat Hud, Surat 11, der 102. Das bedeutet, Barakallahu fikum, damit wir diese Überlieferung verstehen. Diese Überlieferung heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem Ungerechten, gibt ihm Möglichkeit für zwei. Für zwei, sage ich jetzt, Ziele. Das erste Ziel ist, eventuell durch diese Zeit, was dieser Tyrann oder was diese ungerechte Person anbetrifft, vielleicht, dass diese Person Reue zeigt in dieser Zeit. Und dass er zu Allah zurückkehrt und den Leuten ihre Rechte zurückgibt. Zweitens, das zweite Ziel ist, wenn dieser Tyrann oder diese ungerechte Person keine Reue zeigt und weiter Unrecht tut, dann bekommt diese Person die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Damit die Person nicht am letzten Tag klagt und sagt, ja, ich habe kein genug Zeit bekommen oder ich wollte es ändern, aber ich habe keine Zeit bekommen. Deshalb sollte man etwas verstehen. Wenn jemand Unrecht tut und wenn jemand schlecht ist, wenn jemand sündigt und diese Person bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala und das wird direkt gut, manche Leute denken, das ist gut, schau mal, der macht Sünden und der macht Schlechtes und trotzdem lebt er gut. Aber diese Leute, die irren sich. Der lebt nicht gut, weil diese Person sozusagen von Allah subhanahu wa ta'ala geduldet wird, damit er, damit diese Person, damit Allah diese Person bestraft. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Person Strafe verhängt, dann wird er nicht entkommen. Beispiel, Pharao. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm viel Zeit gegeben. Vielleicht, dass er zurückkehrt, aber der wollte nicht. Der hat den Leuten gesagt, ich bin euer Gott. Und dann hat er gesagt, ich bin der höchste Gott. Haman, Karun, die sind im Koran, diese Leute, die sind erwähnt. Damit die Leute daraus lernen. Allah subhanahu wa ta'ala bestraft nicht sofort. Manchmal ja, sofort. Aber meistens und Regel ist, Allah subhanahu wa ta'ala gibt Möglichkeit. Allah gibt der Person, die ungerecht ist, die Unrecht tut, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dieser Person Möglichkeit und Zeit, damit diese Person vielleicht sich überlegt, dass er zurückkehrt. Wenn diese Person nicht macht, das heißt nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn ohne Aufsicht gelassen hat oder verlassen hat. Nein, sondern das ist eine Anlockung. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallam in einer anderen Überlieferung, wenn eine Person Unrecht tut und trotzdem bekommt er mehr, dann soll er nicht froh sein, dass Allah ihn liebt oder dass Allah sogar mit ihm zufrieden ist. Nein, sondern das ist Istidraj. Das bedeutet, das ist Anlockung. Damit diese Person weitermacht und wenn Allah dann diese Person Strafe verhängt, dann wird er nicht entkommen. Das wird ihn genau treffen. Ein Beispiel sagte der Prophet Muhammad sallam von Surat Hud. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Volk bestraft, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala diesem Volk Möglichkeit und Zeit. Aber wenn die Strafe verhängt wird, dann werden sie nicht entkommen. Und die Strafe ist streng und schmerzhaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb jeder von uns sollte sich überlegen. Jeder von uns sollte sich überlegen. Mache ich Sünde, mache ich Unrecht und ich bekomme. Heißt das, dass Allah mich liebt? Nein. Das ist kein Zeichen der Liebe, sondern das ist Zeichen des Duldens. Das wird Macht weiter. Dann wirst du deine Strafe bekommen. Das ist eine Warnung. Eine strenge Warnung ist das an die Leute. Man sieht heute, man sagt, schau mal, diese Leute, es gibt Leute, die sagen, es gibt kein Gott, es gibt kein Allah. Diese Leute, die machen schlecht und die machen Unrecht, die lügen, die betrügen und trotzdem leben sie gut. Das ist keine Ehre für sie, sondern das ist sozusagen, wenn man ein Schaf holt und dann will man das zum Fest schlachten, damit man diesem Schaf viel essen und viel, viel, viel. Das heißt, das Schaf weiß nicht, dass das geschlachtet wird später. Und diese Person, die bekommt und bekommt und bekommt, weiß nicht, dass diese Person eine schmerzhafte Strafe bekommen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حديث معاذ حديث مشهور مرة معنا أكثر من مرة والأمر واضح. الدعوة تكون أولا إلى لا إله إلا الله ثم تكون بالتدرج إلى الصلاة وإلى غير ذلك. لكن هنا بارك الله فيكم هنا الشاهد هو وإياك وكرائم أموالهم يعني الأمور التي يحبوها اتركها, يعني الأموال الحسنة المرغوبة تعد عنها. وإياك أن تظلم يا معاذ, لأنك إذا ظلمت فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عامله على يأمره بعدم الظلم, يأمره بعدم الظلم, مع أنه هو سيقرر هنا. لذلك ينتبه الإنسان لهذا. أما الحديث فهو مشهور. بارك الله فيكم. Die nächste Überlieferung ist eine sehr bekannte Überlieferung und wir haben das paar Mal erklärt. Ich meine, da brauchen wir nicht jetzt nochmal detailliert zu erklären. Und zwar, Mu'adh radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandte mich nach Jemen als Verwalter in den Jemen und sagte zu mir, du wirst dort Leute der Schrift begegnen, so belehre sie. Du wirst dort Leute der Schrift begegnen. So, es gibt Leute der Schrift, ja? Es gibt Leute der Schrift. Zur Zeit vom Propheten gab es Leute der Schrift. Aber es gibt manche Unwissende oder eine unwissende Person, der verbreitet zwischen Muslimen, es gab zur Zeit vom Propheten keine Leute der Schrift. Und was ist das? Ist diese Überlieferung falsch? Und die Meinung von dem größten Gelehrten aller Zeiten, minus null, diese Person hat mehr Wissen als diese Überlieferung? Möge Allah uns bewahren. Aber Al-Jahlu, wenn man unwissend ist, dann sagt man wirklich, dann sagt man etwas, was man selber nicht versteht. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. Der sagte, du wirst dort Leute der Schrift begegnen. So belehre sie, dass es La ilaha illallah und dass Muhammad Rasulullah. Das wird Glaubensbekenntnis. Wenn sie auf dich hören, dann erkläre ihnen, dass sie die vorgeschriebenen 5 Gebetszeiten am Tag und an der Nacht verrichten müssen. Wenn sie dir gehorchen, dann setze sie darüber in Kenntnis, dass Allah ihnen eine Abgabe als Pflicht auferlegt hat, die von den Reichen unter ihnen entrichtet wird, um unter den Armen von ihnen verteilt zu werden. Wenn sie dir darin gehorchen, dann nimm ihnen ja nie ihre wertvollen Besitztümer und fürchte die Klage des ungerecht behandelnden Menschen, denn es gibt zwischen ihr und Allah keinen Vorhang oder kein Trennband, wie er sagt man. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, die Überlieferung von Mu'adh ist bekannt. Die Überlieferung von Mu'adh ist bekannt. Und zwar, barakallahu fikum, die Überlieferung von Mu'adh haben wir ein paar Mal schon erklärt. Da brauche ich nicht nochmal jetzt alles detailliert zu erklären. Der Prophet Muhammad sallam hat Mu'adh rahimahullah alayhi in den Jemen geschickt. Mu'adh war ein Gelehrter und ein Großgelehrter von Sahaba. Und er sagte ihm, du kommst an diese Leute von den Leuten der Schrift, das würden die sind Juden, Christen. Und wenn du bei ihnen bist, dann rufe sie erstmal zu Glaubensbekenntnis, La ilaha Muhammad Rasulullah. Wenn sie annehmen, dann zum Gebet. Wenn sie annehmen, dann zur Zakat. Und der Prophet sagte ihm, pass auf, dass du von ihnen das wegnimmst, was sie mögen. Und was sie am meisten sozusagen mögen von ihren Geldern. Also, nimm Zakat, aber nicht, dass du zum Beispiel von ihnen etwas verlangst, was sie am meisten mögen oder was sie wertvoll für sie ist, von ihren Besitztümern. Und dann kommen wir zu unserem Thema, das ist jetzt der Satz, was hier für uns wichtig ist. Und fürchte die Klage des ungerecht behandelten Menschen. Es gibt zwischen diesem Bittgebet und Allah subhanahu wa ta'ala kein Vorhang. Das heißt, wenn jemand ungerecht behandelt wird und da macht man Gebet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala annehmen. Es gibt keinen Vorhang. Und das ist der Prophet Muhammad sallam sagt das seinem Provinzleiter in Jemen, damit er die Leute den Leuten nicht zu Unrecht behandelt, sondern der muss Gerechtigkeit haben unter ihnen. Und deshalb war Kolofikum aufpassen. Es gab Leute der Schrift, die wurden zum Islam aufgerufen. Einige haben den Islam angenommen, einige haben den Islam nicht angenommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Aber das ist natürlich eine Warnung, dass man kein Unrecht tut. Weil wenn du Unrecht tust, dann Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Bittgebet von den ungerecht behandelten Menschen. Und hier aufpassen. Manche sagen ja, ich wurde zu ungerecht behandelt. Oder ich wurde ungerecht behandelt. Trotzdem habe ich Bittgebet gemacht und Allah hat mich angenommen. Nein, nicht so denken. Allah nimmt an. Aber die Wirkung dieses Bittgebetes, wann wird das so wirken? Wie wird das wirken? Du weißt das nicht. Lass das Allah. Überlass das Allah subhanahu wa ta'ala. Er weiß, wie er bestraft subhanahu wa ta'ala. Und manche denken, dass das dies, die wollen etwas sofort sehen mit ihren Augen. Zum Beispiel, du sagst, ja Allah, diese Person hat mir Unrecht getan. Zum Beispiel, diese Person fällt oder passiert ihm etwas. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala macht das anders. Es kann sein, dass Allah ihm langes Leben gibt. Deshalb kam eine Frau zu, man erzählt von Al-Hajjaj, oder zu einem Emir, zum Provinzleiter. Und die hat gesagt, möge Allah ihn lang machen und ihm sein Leben, sein Alter länger halten. Die Leute haben gesagt, Amin. Der hat gesagt, was sagt ihr da? Die macht Bittgebet gegen mich. Der hat gesagt, möge Allah mir ein langes Leben geben. Der hat gesagt, ja, aber die meint was anderes. Die versteht das nicht. Der hat gesagt, was meint sie da? Der hat gesagt, die meint, durch die Sprache, wie sie gesprochen hat. Der hat gesagt, sie meinte, möge Allah ihm langes Leben geben, damit er mehr Sünden macht und mehr Unrecht tut. Dann wird er bestraft und möge Allah ihn lang machen, das bedeutet, möge Allah meinen Kopf schneiden lassen. Deshalb die Sprache manchmal, die arabische Sprache, auf Deutsch ist klar, aber die arabische Sprache ist was anderes. Sagst ein Wort Und das hat einen anderen Sinn. Ich meine, du sagst in einer Person, oh, du bist super, aber du meinst, du bist nicht. Dies ist in der arabischen Sprache, da al makarima. المدح بما يشبه الذم ولا الذم بما يشبه المدح الذم بما يشبه المدح بس بدوت دو لوبس jemanden aber du sag ich jetzt du erniedrigst ihn mit diesen Wörtern weil Allah subhanahu wa ta'ala so bewahrt das hat manche Leute die verstehen das nicht in diesem Zusammenhang dass dass die Ungerechtigkeit, wenn das, wenn das Fehl ist und Allah lässt das und Allah subhanahu wa ta'ala bestraft diese Person, aber die denken nicht, dass er bestraft worden ist. Ich meine, eine Person zum Beispiel, die macht Unrecht und dann verlässt diese Person das Mitgebet. Die andere, die sagt, der hat mein Vermögen weggenommen, der hat von mir weggenommen, möge Allah ihn bestrafen. Sag ja, bis heute, der wurde nicht bestraft. Ich habe mitgebetet, der wurde nicht bestraft. Der wurde nicht bestraft. Der hat das Gebet verlassen. Das ist schlimme Strafe, sehr schlimme Strafe. Nur weil Allah subhanahu wa ta'ala bewacht. Khair shalom. Wa'an Abi Hamid, Abdurrahman ibn Sa'd al-Sa'idi, radiyallahu anhu, qal, ista'mal al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rajulan min al-Azd, yuqalu lahu, ابن اللتي ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إليه أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأكل أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه سبحانك بارك الله فيكم إذا استعمل الإمام أحدا من الناس في أمر معين وأعطي ذلك الإنسان فلا يجوز له أن يأخذ يلاه يعني مثلا الإمام أمير المسلمين بعث أحد الناس بعثه إلى قوم فلان ليأتي بالزكاة فقالوا له خذ هذه الزكاة وهي هدية لك ما يجوز له أن يأخذ لأنه هذا لما رجع قال له هذا لك يا رسول الله هذا أهدي إليك فقال له جلس في بيت أبيه وأمه هل ستأتي هذه الهدية إنهم أهدوا لأنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يجوز الإنسان أن يستغل منصبه ومن يأكل هذا بغير حقه يأتي يوم القيامة يحمله انتبه إذا كان بعير يعني مثلا عطوه بعير هدية فسيأتي يوم القيامة يحمل بعيرا يفضح بين الخلائق ما لماذا؟ لأن هذا من الرشوة والرشوة ظلم وكفر والعياذ بالله كما قال ابن مسعود لذلك من حمل بقرة فيحمل من أكل بقرة فيحملها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال ألا هل بلغت اللهم هل بلغت انتبهوا هنا قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله على المنبر قلنا بارك الله فيكم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر هذا مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقف على المنبر أحيانا كان يكون ذلك لغير خطبة الجمعة، يعني أحيانا كان لخطبة دائما لخطبة الجمعة يقف على المنبر، ولكن أحيانا كان يعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة موعظة عامة فيصعد المنبر، وهذا من هذا القبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على منبر الجمعة ما كان يرفع يديه، إنما هذا كان بارك الله فيكم من الخطب التي كانت تأتي أحيانا ولا علاقة لها بخطبة الجمعة. أما خطبة العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستخدم المنبر، إلا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من منبره من على منبره، وهذه زيادة ضعيفة. ذلك الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم في العيد ما كان يصعد المنبر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم هنا الحديث فيه الظلم بأن يأخذ من حق الله شيئا ويقول هذا أهدي إلي، وهذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. أبو حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي اتصلت dass der Prophet Muhammad s.a.w. er nannte einen Mann aus dem Azd-Stamm namens Ibn al-Lutbiyah als Abgabenverwalter. Als dieser nach Medina zurückkehrte, sagte er, dies ist für euch und jenes ist mir persönlich geschenkt worden. Als der Prophet dies hörte, bestieg er das Minbar und hielt eine Ansprache, indem er zuerst Allah lob pries und rühmte und dann sagte, wenn ich einen von euch als Verwalter eine Sache, die Allah mir auferlegt hat, einsetze, wie kann jener Beauftragte dann behaupten, dies ist für euch und jenes ist mir persönlich geschenkt worden? Wäre er doch im Hause seiner Eltern geblieben, bis seine Geschenke zu ihm kommen, wenn er die Wahrheit sagt? Bei Allah, wenn jemand von euch etwas nimmt, ohne das Recht dazu zu haben, wird er Allah am Tage des Gerichtes gegenüberstehen mit der Last des Erbeuteten. Ich möchte niemanden kennen, der Allah belastet gegenübersteht, indem er ein grunzendes Kamel, eine munde Kuh oder eine meckernde Ziege trägt. Dann hob er seinen Arm hoch, dass man das Weiße seiner Achselhüllen sehen konnte und sagte, O Allah, habe ich deinen Befehl ausgeführt. Das heißt, O Allah, habe ich verkündigt, O Allah, habe ich verkündigt, O Allah, habe ich verkündigt. Dreimal hat er das gesagt. Diese Überlieferung auch haben wir schon erklärt, Barakallahu fikum. Und zwar, wenn der Prophet Muhammad Sallam jemanden beauftragt, etwas zu machen für den Propheten Muhammad Sallam, und das war hier speziell jetzt, der Prophet hat ihm geschickt, damit er die Gelder von Zakat, von Almosen und von Zakat bringt. Zu einem Stamm hat er ihn geschickt. Dann kam er, der hat gesagt, oh Prophet, das ist für dich. Und das haben die Leute mir geschenkt. Der Prophet hat sich aufgeregt. Und er bestieg sein Minbar. Und ihr aufpassen bitte. Der Prophet bestieg sein Minbar am Freitag, ständig. Freitag. Aber hier, dass der Prophet den Minbar bestieg, das war keine Freitagsrede. Sondern ab und zu, als der Prophet Muhammad s.a.w. die Sahaba ermahnt hat oder etwas Wichtiges erklären wollte, ist er auf Minbar gegangen und er bestieg sein Minbar. Und das ist so etwas. Bezüglich Eid-Gebet, das bedeutet bezüglich Festgebet. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat auch sein Minbar nicht bestiegen. Ein Festgebet hat er ohne Minbar das gemacht. Und er hat Festgebet außerhalb der Moschee gemacht, ohne Minbar. Es gibt aber eine Überlieferung, dass der Prophet s.a.w. nach dem Festgebet, der kam runter von Minbar. Dieses Wort kam runter von Minbar, das ist schwach. Diesen Satz. Deshalb soll man aufpassen. Zu Eid geht der Prophet nicht auf Minbar, zum Freitag ja, und ab und zu, wenn er die Leute ermahnt. Und das ist so eine. Dann hat der Prophet Muhammad ihm gesagt, wenn er bei seinen Eltern geblieben wäre, hätte er Geschenke bekommen? Natürlich nicht. Die Leute schenken ihm, weil er vom Propheten geschickt worden ist. Sonst, meine, wenn eine Person zu ihnen geht, der hat nicht, dann wird er nicht beschenkt. Und das ist, barakallahu fikum, das hat mit Bestechung auch zu tun. Weil das in Form der Bestechung verstehen konnte. Das heißt, jemand geht zu den Leuten, der will etwas leisten für den Imam der Muslime. Und dann sagen sie ihm, bitte, das ist für dich. Und das ist für den Imam oder für den Imam. Das geht nicht. Alles. Der darf nicht annehmen. Sie sagen ihnen, nein. Ich nehme nicht für mich. Aber wenn sie sagen, das ist für die Muslime als Spende, dann okay. Aber für sich selbst nicht. Dazu, wer zum Unrecht was nimmt, der wird am letzten Tag das tragen. Also hat man ein Kamel genommen, dann wird er tragen. Kuh tragen. Ziege tragen. Hat man was anderes genommen, das wird jemand, hat dir Haus geschenkt, dann wirst du mit diesem Haus kommen am letzten Tag. Und das ist natürlich eine Blamierung und eine Bloßstellung vor allen Leuten am letzten Tag. Und das ist eine Strafe für diese Person. Dann hat der Prophet seine Hände gehoben. Und deshalb sage ich, passt auf bitte. Das war kein Freitagspredigt, sondern das war, weil der Prophet niemals in Freitagspredigt die Hände gehoben hat. Außer in einem Fall, als er um Regen geboten hat, gebeten hat. Und er hat gesagt, oh Allah, ich habe verkündigt. Ich habe das verkündigt. Das wird, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm offenbart hat, salatu Allahi wa salamuhu alayhi. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma. قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه نسأل الله السلامة والعافية. حديث واضح يا أخوة. الإنسان في هذه الدنيا يتحلل. المسلم يعني كيف يتحلل؟ يقول له حاللني، سامحني في هذا الأمر الذي فعلته. فإذا كان مال يرجع إلي ماله، ما يستطيع قل له ما استطيع رجع فسامحني. إذا كان عرض في عرض أخي مثلا، تكلم في عرضه، اختابه، نم إلى غير ذلك، يتحلل منه. إذا كان في المال يرجع في الأمور الأخرى، في الممتلكات إلى غير ذلك يرجعها، لأنه يوم القيامة لا ينفع لا درهم ولا دينار. ما يستطيع الإنسان بعد الموت يقول خلاص سامحني، ويوم القيامة يؤخذ من حسنات هذا، فإذا لم يبقى عنده حسنات يأخذ من سيئات المظلوم، ثم يلقى في النار والعياذ بالله. فنصر الله السلام. بارك الله فيكم. الإنسان ينتبه وأحرص على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأراضيكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، فانتبه. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عليه وليفة، dass der Prophet Muhammad sallam sagte, wenn jemand einem anderen gegenüber ein Recht besitzt, soll er es heute in dieser Zeit fordern, bevor die Zeit kommt, in der er mittellos sein wird. Denn wenn er Gutes getan hat, wird dann sein Unrecht von seinen guten Taten abgezogen. Und wenn er nichts Gutes getan hat, werden schlechte Taten des anderen zu seinen Taten hinzugezählt werden. Die Übersetzung ist nicht gut. Weil hier, der hat nicht erwähnt bezüglich die Ehre seines Bruders oder von etwas anderes, und dass am letzten Tag kein Gold und kein Silber nutzen wird. Eigentlich die Übersetzung hier ist nicht exakt. Nicht gut. Falsch auch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand Unrecht seinem Bruder getan hat. Das bedeutet, wenn du deinem Bruder Unrecht getan hast und das heißt, du hast bei ihm Schulden, das heißt, du hast bei ihm etwas schlecht gemacht. Ist das seine Ehre mäßig oder etwas anderes? Der soll ihm jetzt in diesem Leben, soll er ihn um Verzeihung bitten. Bevor der Tag kommt, kein Gold nutzt und kein Silber. Und wenn er das nicht gemacht hat, also wenn er den anderen um Verzeihung nicht gebeten hat, der andere hat nicht verziehen, dann wird er am letzten Tag kommen und es werden von seinem Hasanat weggenommen so viel, was er von Unrecht getan hat gegenüber seinem Bruder. Wenn er kein Hasanat mehr hat, derjenige, der Unrecht getan hat, wenn er kein Hasanat mehr hat, dann wird er von den schlechten Taten des ungerecht behandelten Menschen nehmen. Und wenn er kein mehr hat, dann geht er wohl eher in die Hölle. Das heißt, du hast Unrecht angenommen, du hast schlecht über einen Bruder hinter seinem Rücken geredet, Riva gemacht. Und dann hast du ihn nicht um Entschuldigung gebeten, nicht um Verzeihung gebeten. Und du kommst am letzten Tag, du hast das gemacht. Du gibst ihm von deinem Lohn, von deinem Hasanat. Hast du kein Hasanat mehr? Du nimmst von seinen schlechten Taten. Wenn du keine guten Taten mehr hast, dann kommst du in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Sondern man sollte sich überlegen, man sollte sich um sich selber kümmern. Es kann sein, dass du über eine Person was sagst, und wenn das nicht stimmt, wal'iyadu billah, das wird sehr schlimm sein. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه سبحان الله من سلم المسلمون من لسانه فلا يسبهم ولا يلعنهم ولا يغتابهم ولا ينم بينهم ولا يسعى بالشر بينهم من لسانه ويده لا يبطش لا يبطش ولا يظلم ولا يأخذ أموال الآخرين فهذا هو المسلم والمهاجر هو الذي هجر السوء وهجر المعاصي يعني المسلم الحقيقي هو الذي يسلم الناس منه أي أن يسلم لله عز وجل بحيث أنه يبتعد عن المعاصي والظلم بارك الله فيكم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما sagte der Muslim ist derjenige der die Muslime von seiner Zunge und Hand verschont bleiben und al-Muhajir ist derjenige der sich von dem, was Allah verboten hat, fernhält. Das war Bukhari Muslim. Der Muslim ist derjenige, der sich Allah subhanahu wa ta'ala ergeben hat, indem er auch unter anderem die Leute verschont lässt von seiner Zunge. Er beschimpft sie nicht, er verdammt sie nicht, er redet nicht hinter ihren Rücken schlecht, er lügt über sie nicht und so weiter. Und von seiner Hand, also er schlägt sie nicht so unrecht, er nimmt nicht ihre Rechte und er macht nicht gegen sie, was schlecht ist. Und derjenige, der Auswanderer ist oder der Muhajir, ist derjenige, der das Schlechte verlassen hat. Der wandert aus vom Schlechten. Er macht nichts Schlechtes. Und das ist eine Bedeutung eigentlich. Die Muslime sollen das verstehen. Wenn man ein guter Muslim ist, dann passt der Muslim, was er sagt. Nicht, dass er etwas sagt, was sehr schlimm ist. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, diese Person ist kein Muslim mehr. Wenn er Muslim ist und du hast das gesagt, wie schlimm das sein wird am letzten Tag. Manche denken, die können alles sagen und dann sagt er, ja, oh Allah, verzeih uns. Die Sache ist nicht so einfach. Das hat mit dem Richten von den anderen zu tun. Und die Sache geht nicht nur mit, oh Allah, verzeih mir. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So sollen wir aufpassen. Das ist ein sehr schönes Hadith eigentlich. Das bedeutet, derjenige, der die Leute nicht verschont lässt von seiner Zunge und von seiner Hand, ist kein richtiger Muslim. Ist kein richtiger Muslim. Der richtige Muslim aber ist derjenige, der die anderen verschont lässt. Aufpassen aber! Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, wenn man zum Beispiel warnt vor einem Jahil, vor einem Unwissenden oder vor einem Fitnamacher, von einem, der die Muslime in Versuchung leitet, wal-iyadu billah. Wenn man von ihm warnt, sagt man ja, aber du sollst nicht hinter dem Rücken von den anderen reden. Das ist was anderes. Das ist eine Pflicht, dass man vor einer Person warnt, aber zu Recht, nicht zu Unrecht. Also wenn eine Person, wal-iyadu billah, den Muslimen etwas beibringt, was schlecht ist, was verboten ist, was nicht mit der Religion zu vereinbaren ist, dann muss man natürlich die Muslime warnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن عبد الله بن عمرو كذلك قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له كركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقال له كركرة عفوا فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها فوجدوا عباءة قد غلها أي هذا الرجل يا أخو بارك الله فيكم غل ما معنى الغل الغلول الغلول هو الذي يسرق من الغنيمة قبل أن يوزعها الإمام بين المسلمين فهذا غلها سرقها وهذا هو الغلول وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار نسأل الله السلام بارك الله فيكم es gab auch Abdullah bin Amr bin al-As erzählte mit dem Propheten Muhammad sallam war Qarqara Kirkira. Diese Person war mit dem Propheten Muhammad sallam und er war in seinem Diensten. Diese Person starb. Der Prophet sagte, er ist in Höllenfeuer. Er ist in Höllenfeuer. Die Leute gingen, damit sie die Sache sozusagen untersuchen. Warum ist er in der Hölle? Sie fanden bei ihm einen Umhang, der er zu Unrecht genommen hat. Eigentlich, barakallahu fikum, al-Ghalul, das steht hier, das geht darum, dass man etwas von der Beute nimmt, bevor der Imam das verteilt zwischen Muslimen. Der klaut das. Und diese Person hat es sozusagen genommen und er hat nicht gesagt. Und der Prophet sagt, der geht in die Hölle, weil er geklaut hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي بكرة نفيعي بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى قلنا أي شهر هذا عفوا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. متفق عليه. هذا بارك الله فيكم في حجة الوداع. لما الشاهد من هذا الحديث نأخذ الشاهد من هذا الحديث الشاهد هو دماءكم وأموالكم وأعراضكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم كحرام كحرمة يومكم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. أي الإنسان الذي يظلم سيحاسب على هذا الظلم على هذا الظلم عفوا. الدماء هي الأرواح، الأموال هو ما يملكه الإنسان، والأعراض هو سواء العرض بمعنى الشرف والعرض بمعنى عرض الإنسان، سواء أن مثلا يغتابه أو أن يتكلم فيه أو أن يسبه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعضي كفارا، أي لا تفعلوا مثل ما يفعل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وليس أنه أصبحوا كفارا بهذا. فنسأل الله العافية والسلامة. والإنسان عليه أن يبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الأول هو أنه في السنة 12 شهرا منها أربع حرم: ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادة بين جمادة وشعبان، يعني رجب. لأن بعض الناس كانوا يقولوا رجب ليس رجب مضر، رجب ربيع. ما هو رجب ربيع؟ رمضان. وكانوا طبعا هم عندهم نسيئة. ما معنى النسيئة؟ كانوا يؤخروا أحيانا هذا رجب إلى غير شهر حتى يقاتلوا فيه. فنسأل الله العافية. بارك الله فيكم. Diese Überlieferung ist sehr lang. Ich lese das, aber für uns ist wichtig, das was zuletzt ist. Abu Bakr Nufay' ibn al-Harith überlieferte, dass der Prophet ﷺ sagte, die Zeit verrinnt auf dieselbe Weise, wie es war, als Allah das Universum gestaltete, erschuf. Ein Jahr umfasst 12 Monate, von denen 4 Monate heilig sind. 3 folgen aufeinander: Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja und Muharram. Und Rajab Mudar, der zwischen Jumada und Sha'ban liegt. Zwischen Jumada und Sha'ban. Also jetzt ist Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani. In 2 Monaten kommt das. Dann Rajab. Vor Sha'ban ist das. Dann fragte er, sallallahu alaihi wasallam, welcher Monat ist jetzt? Wir antworteten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Als er das hörte, schwieg er eine Weile, bis wir dachten, er werde diesen Monat einen Namen geben. Dann sagte er, ist es nicht Dhul-Hijja? Wir sagten, ja, so ist es. Darauf fragte er, was ist der Name dieser Stadt? Wir sagten, Allah und sein Prophet wissen es besser. Er schwieg eine Weile, bis wir dachten, er werde ihr einen neuen Namen geben. Dann sagte er, es ist nicht die heilige Stadt. Wir sagten, ja, gewiss. Dann fragte er, welchen Tag haben wir heute? Wir sagten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er schwieg eine Weile, bis wir dachten, er werde ihm einen neuen Namen geben. Er sprach, es ist nicht der Tag des Schlachtens. Wir sagten, ja, gewiss. Dann sagte er, euer Blut, euer Besitz und eure Ehre sind einander heilig. So heilig wie dieser Tag, diese Stadt und dieser Monat. Und ihr werdet euren Herrn treffen. Und er wird euch nach euren Taten befragen. werdet daher nicht zu Kuffar, werdet daher nicht zu Kuffar euch nach euren Taten, werdet daher nicht zu Kuffar, wenn ich nicht mehr bin, indem ihr einander tötet. Lasst alle, die hier anwesend sind, diese Botschaft denen bringen, die abwesend sind. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass manche der Nicht-Anwesenden, die diese Mitteilung indirekt erhalten, aufmerksamer sind als hier Anwesende, die sie direkt gehört haben. Dann sprach er, habe ich nicht die Anweisung Allahs deutlich übermittelt? Zweimal hat er gesagt, dann sagten sie, doch, dann sagt er, oh Allah, sei mein Zeuge. So bei Bukhari Muslim. Es geht Barakallahu fikum um Abschiedpredigt, was der Prophet Muhammad Sallam gemacht hat. Das war in der letzten Pilgerreise von ihm, sallallahu alaihi wasallam. Er hat natürlich erklärt, im Jahr gibt es 12 Monate. 4 davon, die sind verbotene Monate. Da sagt man heilig, naja. Auf jeden Fall, das wird in diesen Monaten, darf man nicht kämpfen, man darf keine Sünden, das wird intensiver, darf man keine Sünden begehen. Und diese Monate, die sind Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja und Muharram. Das wird der 11. Monat, der 12. Monat und der 1. Monat des Jahres. Und dann das Hijra Jahres, Mondkalender. Und dann Rajab Mudar. Die Leute früher haben gesagt, Rajab Mudar oder Rajab Rabi'a. Rajab Mudar, das bedeutet der 7. Monat. Der 7. Monat. Wir sind heute in der 5., 6., 7. 7. Monat. Das wird vor Schaban ist das. Das ist auch ein heiliger Monat. Dann sagte der Prophet, an welchem Tag sind wir heute, an welchem Ort und so weiter. Das heißt, wir sind in Mekka, das ist ein verbotener, heilige Stadt. Wir sind in Zulhijja, ein verbotener Monat oder heiliger Monat. Und wir sind im Tag des Schlachten, das ist ein heiliger Tag. Dann sagte er, euer Blut, euer Besitz und eure Ehre ist geschützt heilig untereinander. Das geht hier darum, das ist der Beweis hier. Das bedeutet, du darfst kein Unrecht tun, indem du das Blut von Muslimen vergießt oder von anderen. Du darfst kein Unrecht tun, indem du Besitz von den anderen wegnimmst. Und du darfst nicht die Ehre von den anderen verletzen, indem du Riba, Namima hinter dem Rücken redest, beschimpft und so weiter. Und dann sagte der Prophet etwas, was interessant ist, und zwar, er sagte, wenn ich nicht mehr da bin, werdet nicht wie die Kuffar. Das wird nicht jetzt, wenn ein Muslim gegen den Muslim kämpft, dann sind sie keine Muslime. Sondern das wird, macht nicht wie diese Leute. Weil die Kuffar eigentlich, die kämpfen gegeneinander. Aber die Muslime sollten sie das nicht tun. Und das ist verboten. Dann sagte der Prophet, jeder muss mit den anderen davon erzählen. Alaikum salam. Das heißt, bitte, man muss die Beweise richtig verstehen. Und der Prophet Muhammad Sallam sagte, es kann sein, dass eine Person zuhört, aber nicht so viel versteht wie eine Person, die nur der Mann erzählt hat von dem, was man gehört hat. Und er sagte, oh Allah, du bist mein Zeuge, ich habe das verkündigt, was du mir befohlen hast. Und das stimmt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das verkündigt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm wollte. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen, man muss die Beweise richtig verstehen und richtig lernen, damit man die Religion auch richtig praktizieren kann. Wir werden inshallah bei dieser Überlieferung stoppen. Heute ist 26.04.10. Und morgen, bi'izni ta'ala, werden wir uns zum Unterricht treffen. So ungefähr, so 20.45, 9, das wird 21 Uhr, können wir anfangen. Bei uns Maghrib-Gebet ist 20.45 Uhr. 25, Entschuldigung. Und wir beten dann nach 5 Minuten, sagen wir 30, wir brauchen 10 Minuten fürs Gebet, Sunna-Gebet, bis wir alles so, das wird so in diese Dreh, 20:45 bis 21 Uhr, fangen wir mit dem Unterricht an, wir machen weiter, wie in Italien, mit Erklärung von Subul As-Salam, und wir werden morgen, denke ich, mit dem Buch von Al-Wasaya anfangen, das wird Testament und vielleicht auch Al-Wadi'a, und wenn wir morgen dann fertig sind, dann haben wir das Buch von Al-Biyu, Handelsbuch, zu Ende geführt, dann fangen wir mit dem Buch der Heirat. Buch der Heirat. Ja, der Soldat da weiterhin. Sag allen, wir fangen morgen mit dem Buch von der Heirat. Oder das nächste Mal vielleicht. Ja, barakallahu fikum. Idhan, gaden bi'izni ta'ala, ad-dars yakun bin taqriban nabda' ba'd الثامنة وخمسة واربعين دقيقة مساء إلى التاسعة تقريبا نبدأ، وغدا سنتابع في التصور الباب الأخير وقبل الأخير من كتاب البيوع، وثم نبدأ بإذن تعالى كتاب النكاح بإذن تعالى. نسأل الله يبارك فيكم ويحفظكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durchstilfe Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich was Schlechtes oder Falsches gesagt habe von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sallima kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله